Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Balkan Anarchist Book Fair. Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Griechenland, Serbien, Mazedonien. Nach 10 Jahren kehrt die anarchistische Balkanbuchmesse zu dem Ort zurück, von dem aus sie im Jahr 2003 ihre Reise durch den gesamten Balkan angetreten hatte. 24. bis 26. Mai 2013 in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Anarchistische Balkanbuchmesse. Ich bin hier mit Peter, um mit ihm über die Geschichte der anarchistischen Balkanbuchmesse zu sprechen, sowie über die Bedeutung, die sie für die libertäre Bewegung in der Region hatte. Peter, kannst du mir etwas über die Ursprünge des Projekts erzählen? Wann hat es begonnen und was war die Grundidee dahinter? Okay, die anarchistische Balkanbuchmesse wurde 2003 zum ersten Mal ausgerichtet, und zwar in Ljubljana. Die Grundidee war, einen Raum zu bieten, in dem AktivistInnen und AnarchistInnen aus anderen Ländern des Balkans und ganz Europa sich treffen konnten, kommunizieren, diskutieren und internationale Initiativen starten. Als Background wäre es vielleicht gut zu wissen, dass der Kontext von Ex-Jugoslawien von besonderer Bedeutung ist. In den Ländern von Ex-Jugoslawien hatten wir Ende der 90er und zu Beginn des neuen Jahrtausends keine organisierten Strukturen, geschweige denn aktive Traditionen oder Organisationen, auch keine Gruppen, die bereits seit längerem am anarchistischen Projekt arbeiteten. Es gab einfach eine ganze Reihe von Leuten, die mit dem faktisch in der Luft hängenden Gedanken spielten, sich zu organisieren. Die anarchistische Balkanbuchmesse entstammt also einer Debatte zwischen Anarchistinnen im ehemaligen Jugoslawien. Einer Debatte, bei der es darum ging, in welcher Weise wir den nächsten Schritt bei der Organisierung der libertären Bewegung im Balkanraum anpacken sollten. Der erste Gedanke war, etwas Konkretes zu machen, und die Buchmesse schien eine interessante Form dafür zu sein. Das sollte also einer unserer ersten Schritte sein. Tatsächlich kommt die Buchmesse jetzt, nach 10 Jahren, wieder zurück nach Ljubljana. In der Zwischenzeit war sie im gesamten Balkan unterwegs. Wo ist sie genau gewesen? Es wäre außerdem schön, wenn du die Auswirkungen skizzieren könntest, die sie auf die radikale politische Szene in der Region hatte. Das Projekt einer anarchistischen Balkanbuchmesse hatte natürlich seine Höhen und Tiefen, weil das kein Projekt einer einzelnen Gruppe oder einer Organisation ist, sondern das Projekt einer ganzen Bewegung. Eine Bewegung, die international ist, eine Bewegung, die keine offiziellen Kanäle zur Entscheidungsfindung hat. Es handelt sich also größtenteils um eine Idee, ein Projekt, das von allen Leuten umgesetzt werden kann, die darin einen positiven Ansatz sehen. Grundsätzlich war angedacht, dass die Buchmesse jährlich stattfindet, jedes Mal in einem anderen Land des Balkanraums. Auf diese Weise sollten die Leute einerseits die Möglichkeit haben, sich zu treffen und die lokalen Begebenheiten kennenzulernen, und andererseits auch, um die lokale Bewegung zu unterstützen, sprich, ihnen mit dieser Art von Projekt dabei zu helfen, sich zu entwickeln. Nach Ljubljana fand die nächste Buchmesse 2004 in Zagreb statt. Dann fand sie einige Jahre lang nicht statt, aber in 2008 fand sie dann in Sofia statt, 2009 in Griechenland, in Athen und Thessaloniki, 2010 in Zrenjanin in Serbien und die letzte war dann 2011 in Skopje in Mazedonien. Die letzte hätte dann etwa in Bosnien-Herzegowina stattfinden sollen, aber am Ende war die lokale Orga-Gruppe nicht in der Lage, das Ganze zu stemmen. Welche Auswirkungen das Ganze hatte? Ein sehr gutes Beispiel ist die anarchistische Buchmesse in Zagreb. Nach der ersten Buchmesse in Zagreb, sprich der zweiten Balkanbuchmesse, haben sie angefangen, ihre eigene lokale Buchmesse jedes Jahr zu veranstalten. Das ist also ein gutes Beispiel dafür, wie die Buchmesse die lokalen Leute dazu motivierte, ein solches Event jedes Jahr zu organisieren. Die Denkst du, dass die Buchmesse zu einer Radikalisierung oder einem Wachstum der radikalen Szene im Balkanraum beigetragen hat? Und falls ja, in welcher Form? Vielleicht nicht direkt, aber ich kann in jedem Fall sagen, dass die Buchmesse ein Projekt der Bewegung war. Und ein Teil der Agenda der Bewegung war dabei die Einrichtung einer dauerhaften Infrastruktur von Organisationen, Gruppen und Projekten. Die Buchmesse stellt eine hervorragende Möglichkeit dar, sich untereinander auszutauschen. Das bringt mich zur letzten Frage. Warum Bücher? Und geht es wirklich hauptsächlich um Bücher? Wenn wir an die erste Buchmesse in 2003 zurückdenken, können wir sagen, dass wir in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens bzw. im Balkan wirklich nicht besonders viele Bücher hatten. Die meisten Bücher, die auf der ersten Buchmesse zu finden waren, stammten von den traditionsreichen anarchistischen Bewegungen aus Italien, aus Frankreich und so weiter. Bücher standen also keinesfalls im Fokus, obwohl klar ist, dass die Bewegung damals noch nicht sehr an die Verbreitung von Materialien denken konnte, dass sich das aber dann langsam entwickelte. Heute, 10 Jahre später, werden wir in jedem Fall sehr viel mehr Materialien sehen können, zumindest aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, was auch ein sehr gutes Zeichen ist für eine positive Entwicklung. Generell würde ich jedoch sagen, dass die Buchmesse einfach eine gute Gelegenheit ist, um sich auf einer politischen Ebene zu begegnen. Es geht also weit über Bücher hinaus und stellt eher ein politisches, anarchistisches Projekt dar. More than books, and it's about a political anarchist project. Okay, we heard about the history. Wir haben also etwas zur Geschichte der Buchmesse gehört. Jetzt wenden wir uns der gegenwärtigen Ausgabe zu. Reden wir erstmal über die Basics. Wer organisiert die Buchmesse und für wen tut ihr es? Die Buchmesse an sich wird von der Föderation für anarchistisches Organisieren, V, aus Slowenien organisiert und bereitgestellt. Aber wir haben diese Buchmesse immer als mehr als ein Projekt einer einzelnen Organisation verstanden. Von Beginn an wurde sie immer in Zusammenarbeit mit anderen anarchistischen Organisationen und Einzelpersonen vorbereitet. Dieses Jahr machen wir das in enger Kooperation mit Mitgliedsorganisationen der Internationalen der Anarchistischen Föderationen. IFA. Konkret bedeutet das, dass wir das Event zusammen mit GenossInnen aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Italien, der Tschechischen Republik, aus dem deutschsprachigen Raum, aber natürlich auch mit GenossInnen aus dem Balkanraum machen. Wir kooperieren eng mit Massa aus Kroatien, mit Asi aus Serbien, mit griechischen GenossInnen und so weiter. Wir sind sehr froh darüber, dass das Event von praktisch allen mitgestaltet werden wird, die auch daran teilnehmen. In eurem zweiten Aufruf habt ihr geschrieben, Zitat, während uns das Kapital an den Rand der Gesellschaft drängt und wir die Kontrolle über unser eigenes Leben verlieren, erfinden die Menschen neue Formen der gegenseitigen Hilfe, Solidarität, der politischen und sozialen Organisierung. Die Fragen, die sich Anarchistinnen stellen, sind klar. Wie können wir den Widerstand von unten organisieren? Die Rolle des Anarchismus als ein Satz von Ideen und die von Anarchistinnen als organisierte politische Kraft im Kontext größerer sozialer Kämpfe werden daher ein wichtiges Thema auf der Buchmesse sein. Zitat Ende. Warum ist das so? Und glaubt ihr, dass Anarchistinnen wirklich etwas zu bieten haben vor dem Hintergrund fortschreitenden sozialen Kahlschlags? In the context of ever progressing social devastation? Ich bin davon überzeugt, dass wir was bieten können. Die Situation ist so, dass größere soziale Bewegungen zu verschiedenen Themen wie dem Widerstand gegen die Sparmaßnahmen oder anderes immer einen Mangel an Organisierung aufweisen. Als AnarchistInnen haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir zur Organisierung fähig sind und auf unseren Methoden und Prinzipien aufbauen können. Sprich, wir haben Know-how, das wir der Bewegung anbieten können und dann gemeinsam mit dieser weiterentwickeln können. Das ist meiner Meinung nach einer der Aspekte. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass all diese Methoden auch zu anderen Zwecken genutzt werden können. FaschistInnen können diese Methoden einfach übernehmen und sie für ihre eigenen Zwecke einsetzen. Was AnarchistInnen ebenfalls bieten können, ist eine Analyse des Systems, offensichtlich eine eine antikapitalistische Analyse. Wenn es um das Thema des Antikapitalismus geht, kommt es aber leider auch häufig vor, dass die Menschen nicht erkennen, dass es auch andere autoritäre Muster und Hierarchien in der aktuellen Gesellschaft gibt, die ebenso bekämpft werden müssen. Das ist ein weiterer Aspekt, bei dem Anarchistinnen aktiv werden können. Eine Frage, die sich natürlich kleineren, organisierten Gruppen stellt, seien sie nun AnarchistInnen oder nicht, ist die danach, in welcher Form ein Protest von unten auch radikal bleiben kann, ohne dass wir den Widerstand an sich übernehmen würden. Das sind also alles Fragen, für die wir gemeinsam mit unseren GenossInnen aus Slowenien und dem Ausland Antworten suchen werden. From Slovenia and abroad. In diesem Winter war Slowenien der Schauplatz eines massiven sozialen Aufstands der Menschen, zunächst in Maribor und später im ganzen Land, als ein weiteres Kampffeld im Rahmen des europäischen Austeritäts-Terrorpaktes eröffnet wurde. Gibt es in dieser Geschichte einen libertären Protagonismus, der für radikale Kräfte in anderen Ländern hilfreich sein könnte, die sich einem ähnlichen sozialen Kahlschlag ausgesetzt sehen? Welchen Platz hat das Thema auf der Buchmesse? How does it fit into the book fair? AnarchistInnen waren bei diesem Aufstand von Beginn an direkt beteiligt. Unsere kontinuierlichen Organisierungsbemühungen in der Vergangenheit haben uns in der Gegenwart eine organisative Struktur geboten, auf der wir aufbauen und uns dadurch direkt in die Bewegung mit einschalten konnten. In diesem Sinne haben wir natürlich auch versucht, die Bewegung weiter von unten zu radikalisieren, ihr einen antikapitalistischen, antiautoritären und antinationalistischen und antifaschistischen Charakter zu geben. Ich denke, dass uns das bis zu einem gewissen Grad sehr erfolgreich gelungen ist. Dieser Kampf hat jedoch völlig neue Fragen aufgeworfen, mit neuen Situationen, die wir nicht von früher kannten. Und diesen Fragen möchten wir uns gemeinsam mit GenossInnen widmen, die über mehr Erfahrung verfügen aus ähnlichen Kämpfen, aber natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen allen anbieten, für die dieser Kampf erst noch bevorsteht. Denn wir denken, dass Slowenien nicht der Endpunkt dieser Entwicklung war, sondern die Aufstände sich aller Wahrscheinlichkeit nach über ganz Europa ausbreiten werden und darüber hinaus. Aber wie wir auch in Slowenien erleben konnten, das hängt ganz von uns ab, von unserer kollektiven Energie und Kraft. Das ist ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, diese Erfahrungen zu teilen und neue Kraft zu tanken, um unsere Kämpfe auf lokaler Ebene weiterzuführen. So wie ich das verstanden habe, soll die Buchmesse mehr sein als nur Bücher und Zeitschriften. Kannst du uns kurz sozusagen durch das Programm führen, damit wir ein Gefühl bekommen, was uns erwartet? Auf jeden Fall. Es wird zunächst mal eine ganze Reihe an Diskussionen und Workshops zu Themen geben, die in der Bewegung präsent sind. Das sind ganz verschiedene Themen. Angefangen mit der Rolle von Frauen in der anarchistischen Bewegung. Weiterhin wird ein Thema der Sexismus in den größeren sozialen Bewegungen sein, der immer noch präsent ist und dem wir etwas entgegensetzen müssen. Wir werden auch über einen radikalen Syndikalismus sprechen. Das ist ein Thema, das wir als FAO vorstellen werden, weil uns wirklich daran gelegen ist, ein Netzwerk prekär Arbeitender zu schaffen, und darüber würden wir uns gerne unterhalten. Ein anderes Thema wird die anarchistische Identität sein. Ist sie problematisch und wie kann sie in Kämpfen positiv eingesetzt werden? Diese Veranstaltung wird von unserem Genossen Gabriel Kuhn angeboten. Wir werden auch über anarchistische Publikationen reden, etwa zur Frage, wie wir einen positiven Arbeitsfluss in unseren libertären Kollektiven reinkriegen können. Es wird auch einen Austausch geben zu anarchistischen Kollektiven, die im Radiobereich tätig sind. Wir werden auch über soziale und wirtschaftliche Alternativprojekte reden, die es bereits gibt, wie Kooperativen und so weiter, da wir denken, dass es sehr wichtig ist, dass wir nicht nur Methoden und Analysen bieten, sondern auch Alternativen zum aktuellen System entwickeln. Wir werden uns darüber unterhalten, wie wir uns als AnarchistInnen auf internationaler Ebene organisieren können. Wir werden über radikale Ökologie im Raum des ehemaligen Jugoslawiens reden und natürlich auch über den Aufstand in Slowenien und vieles, vieles mehr. Meine letzte Frage ist eigentlich eine Bitte. Kannst du bitte in einem Satz zusammenfassen, warum die Buchmesse in Ljubljana Ende Mai ein Event ist, das man auf gar keinen Fall verpassen sollte? Nun, es handelt sich um ein solches Event, weil wir wirklich alle einladen möchten, die irgendwie mit den radikalen Kreisen zu tun haben, dazuzukommen und daran teilzuhaben, an diesem gemeinsamen Prozess zur Weiterentwicklung anarchistischer Ideen und Praktiken. Wir möchten alle einladen, eine Analyse des Kampfes weiterzuführen, in dem wir auch sehr aktiv stecken. Wir würden wirklich sehr gerne eigene Erfahrungen weitergeben oder neue Ideen bekommen. Ich denke, das kann der Beginn eines wirklich sehr kreativen Prozesses sein, der Beginn von neuen Bündnissen in der Balkanregion und darüber hinaus. Wir denken, dass das Kapital uns wirklich in ein ganz neues Feld von Kämpfen drängt. Das ist ein Kampf, vor dem wir nicht länger davonlaufen können. Und für diesen Kampf müssen wir gerüstet sein. Wir müssen transnationale Bündnisse schmieden. Und deswegen kann man dieses Event auf keinen Fall verpassen. Thank you, Ramona. Good luck with the project. Vielen Dank, Ramona. Viel Glück mit dem Projekt. Thank you for having me. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, darüber hinaus wird es Konzerte und mindestens eine Kabarettshow geben. Dazu ein Open Space, mit dem sich Menschen direkt auf der Stelle selbst organisieren können. Sowie ein Safer Space, in dem sich um die grundlegendsten Bedürfnisse gekümmert werden soll. Die Buchmesse wird kostenlos sein. Alle weiteren Informationen inklusive des kompletten Programms findet ihr im Internet. Sucht einfach nach Balkan Anarchist Book Fair 2013. Viel Spaß. Hello.